Give me dough! Give me my dough! Give me dough! Give me my dough! Ich bin nur mit dem Teufel, lass uns alle dir. Es ist ein Fehler.